Was ist denn der tiefste Urgrund des Wahnsinns, der gegenwärtig die Welt beherrscht und die Menschheit zugrunde zu richten droht? Im Überfluss spendet die Erde Nahrung für Menschen und Tiere und eine Fülle von Rohstoffen für unsere tausendfach vervielfältigten Hände. Und es hungern Millionen und Abermillionen Hände ruhen. Woran krankt die Welt? Was fehlt ihr? Eines fehlt, eines, und es liegt in des Menschen Macht, es zu haben. Das ist Vertrauen. Das Vertrauen der Menschen untereinander in eigenem Lande und das Vertrauen der Menschen in einem Lande zu den Menschen des anderen. Wohin man auch in der weiten Welt reisen mag, überall hört man aus berufenem Mund das Urteil, dass der Name Hindenburg für die Welt die ruhige Aufwärtsentwicklung Deutschlands und damit die Gesundung der übrigen Welt verbürgt. Deutschland steht mitten in den schwersten Kämpfen im Inneren und mit starken Völkern. Es ringt um seine Existenz. Nichts konnte so heilsam wirken auf die Lösung der für uns lebenswichtigen internationalen Probleme als die machtvolle Kundgebung des Volkswillens in der Stunde der Entscheidung. Die Vernunft hat gesiegt. Hindenburg ist wiedergewählt. Er verkörpert das, was uns fehlt. Hindenburg ist das große Vertrauen. Hindenburg ist die Gewähr für die Gewinnung der öffentlichen Meinung der Welt. Dürfen wir uns nicht freuen über das Echo, das die Wahl Hindenburgs bei der öffentlichen Meinung aller Nationen gefunden hat? Mit der Mehrheit unserer Volksgenossen stimmt die ganze Welt überein in der Genugtuung darüber, dass durch Hindenburgs Wiederwahl Deutschland aus schwerer Gefahr gerettet ist.